the show with a pupkarton. It's so amusing to talk about Pappe. Pappe is the only thing I need. Hier ist eine Box, Freund. Öffne sie, öffne sie. Wie denn das, wie denn das, wie denn das, Mann? Nimm doch diesen Spachtel und schmeiß ihn auf die Schachtel. Ich schmeiß ihn auf den Karton und er platzt. Was habt ihr euch dabei gedacht? Das ist der Song vom Pappkarton. Nicht vom Beutel? Das ist der Song vom Pappkarton. Auch nicht vom Bottich? Das ist der Song vom Pappkarton. Welcome, my friend, to the show in the Stall. 103,1 Radio Rind. Topf und Deckel, Topf und Deckel. Faust und Auge, Gartenlaube, Gartenlaube, Gartentor. Gott und Jesus, Gott und Jesus. Paul und Kalle, Paul und Kalle. Am sechsten Tag schuf Gott den Saft. Bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla. Mehr hat er aber nicht geschafft. Blä, blä, blä, blä, blä, blä, blä, blä, blä, blä. Was habt ihr euch dabei gedacht? Das ist das Lied vom Gotteskrieg. Warum? Das ist das Lied vom Gotteskrieg. Mann, warum will ich wissen, verdammt? Sag! Das ist das Lied vom Rind. Ach so. Was soll das jetzt? Das ist das Lied vom Bier. Was das soll, verdammt? Will ich wissen. Das ist das Lied vom Rind. Ich denk vom Bier, was denn? Oh, verdammt, Mann, Mann. Das ist der Song vom Pappkarton. Ach, leck mich doch. Mann, scheiße. Ich hätte nie gedacht, dass es so schwer sein kann, sich eine Waffel über einen Pappkarton zu machen. Dabei muss man ihn nur anzünden und die Waffel drüber halten.